In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. Schon bald nach Beginn des Unternehmens war zu erkennen, dass die Briten und Nordamerikaner ihre Hauptstöße zunächst gegen die Räume von Caen, Carentan und Cherbourg richteten. Unter dem Schutz massierter Bombenwürfe und schweren Feuers der Schiffsartillerie führte der Feind seinen zwischen der Orne und Virmündung sowie am Ostrand der normannischen Halbinsel aus der Luft und von der See her gelandeten Kräften laufend Verstärkungen und an einigen Stellen auch Panzer zu. Durch die Vorstandssperren und das Abwehrfeuer wurden zahlreiche Boote vernichtet. Und nur unter schweren Verlusten konnte der Feind einen Teil seiner Panzer an Land bringen. Der große Waffengang an der nordfranzösischen Küste hat somit begonnen. Er fand die deutschen Truppen überall bereit. Männern, entweder sie stehen für gerade oder sie sollen zurücktreten.